1. Ein Prophezeiung über Damaskus besagt, dass die Stadt nicht länger existieren und zu Ruinen zerfallen wird. 2. Die Stadt Tierums werden verlassen sein und zu Weidplatzen verwehrden werden, wo die Tier angestort lagen können. 3. Die Festung in Ephraim wird zerstört werden, ebenso wie das Kanitum in Damaskus, und die überlebenden Erems werden dasselbe Schicksal erleiden wie die Markt Israels, denn dies ist die Erklärung des Herrn und der Herrscheren. 4. An diesem Tag wird Jacob stark schwinden und sein Wohlstand wird abnehmen. 5. Die Situation wird vergleichbar sein mit einem Schnitter, der die Homsammelt und die Ahren schneidet, oder mit jemandem, der in der Ebene Repheim die übrig gebliebenen Ahren aufliest. 6. Ne ein klein Nackles wird übrig bleiben, anlich wie bei der Oliven und, wo ne zwei oder drei Oliven im obersten Wipfel und via oder fünf in den Frutsch tragenden Zwagen verbleiben, dies ist die Erklärung des Herrn, des Gottes Israels. 7. An diesem Tag werden die Menschen zu ihrem Skopf verblicken und ihr Augen werden sich nach dem Heiligen Israels sehnen. 8. Sie werden sich nicht mehr den Altaren zuwenden, die sie selbst geschaffen haben, noch den Werken ihrer eigenen Hand Beichtung schenken, wie den Asheren und den Sonnensohlen. 9. An diesem Tag werden die befestigten Städte Israels verlassen sein, anlich den Orten der Heveter und Amoriter, die dies einst auf der Flucht vor den Israeliten verließen, sie werden zu einer Wust. 10. Weil du den Gott deines Heils Vergesen und den Felsen deiner Stork nicht beachtetest, flant du swor Skomgarten und setzt fremde Setzling ein. 11. Obwohl du am Tag der Pflanzung einen Zorn darum erichtest und den Pflanzen Fruse Blut bringst, wer die Ernte am Tag der Todlichen Wand und des Unheilbaren Leidens verloren sein. 12. Hort. Ein lahmweiler Volker, die wie das Meer tosen und ein Brosen der Nationen, das dem Brosen Machtiger Wasser gleicht. 13. Die Nationen Brosens war wie Machtig Wasser, doch wenn Gott sie bedroht, fliehen sie weit weg und werden wie Spru auf den Bergen vomstem und wie Wirbelnder Storb vom Wind davongejagt. 14. Am Abend hecht Bestürzung, doch vor Anbruch des Morgens sind sie verschwunden, dies ist das Schicksal der, die uns berauben und das Lost der, die uns plundern.